schaue auf die Uhr und es ist immer noch 8 und du bist immer noch da und schaust mich fragend an. Doch leider habe ich keine Antwort parat. Was hast du erwartet? Ich bin doch nicht Jesus, so ich würde so gerne woanders sein. Jedenfalls nicht hier bei dir. Kameradenschwein, such dir neue Freunde, denn ich bin kein Schwein. Kameradenschwein, such dir neue Freunde, denn ich bin ein Schwein. Es ist doch erst halb 7 mitten in der Nacht und wegen irgend so einem Scheiß bin ich jetzt aufgewacht. Es ist zu spät, ich hab die Tür schon aufgemacht und muss mir anhören, was du wieder für Probleme hast. Oh, ich würde so gerne woanders sein, jedenfalls nicht hier bei dir. Oh, ich würde so gerne woanders sein, jedenfalls nicht hier bei dir. Kameradenschwein. Kameradenschwein, such dir neue Freunde, denn